Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend zum Spielmann Absolem Podcast. Abends. Mit Bild. Bild-Podcast. Mit Bild, ja, tatsächlich. Sozusagen. Ein bebildeter Podcast. Nur für die, die jetzt live dabei sind, das ist euer Plus. Alle anderen werden diese Folge endlich, finally, auf diversen Streaming-Plattformen zu hören bekommen. Ohne Bild. Was vielleicht auch. Ja, stimmt, genau. Ist richtig schön. Guck mal, der Alex ist dabei. Hi, Alex. Der Alex ist dabei. Ja, ich versuche mich heute mal ein bisschen mehr mit dem Chat auch zu beschäftigen, habe ich mir vorgenommen. Ja, ich habe mir vorgenommen, mich mit der Zeit zu beschäftigen. Mit der, ja, stimmt. Du bist unser Zeitbeauftragte. Ja. Genau, aber wir haben ja heute Themen. Das ist richtig. Das Ganze haben wir ja ein bisschen strukturiert, weil wir haben alles, aber keine Struktur. Also so als Individuen, du und ich. Ja, das ist richtig, ja. genau. Vier Themen, die haben wir ja schon in der Veranstaltung auf Facebook veröffentlicht, mit denen wir uns beschäftigen wollen heute. Ja. Und was wir nicht geschrieben haben, ist, dass wir noch eine kleine Vorausschau. Wir haben letztes Jahr so viele Retrospektiven oder wie man das nennt, so Rückblicke gemacht und uns bedankt bei allen möglichen Leuten für alles, was wir erleben durften und für Leute, die wir kennenlernen durften. Hi Ines. Und in dem ging jetzt ein bisschen, es ist viel vorher geplant, es sind viele Ideen im letzten Jahr entstanden, die wir dieses Jahr umsetzen möchten, und eine kleine Vorausschau wird es darauf auch geben, wenn die Zeit es zulässt. Genau. Also ich muss noch kurz sagen, falls mein Bild ab und zu mal flackert, irgendwie möchte Vodafone heute nicht so, wie ich das will. Also es liegt ein bisschen am Internet. Aber ja, soll uns ja nicht stören. Nö. Wollte ich nur sagen. Nicht, dass die Leute nachher sagen, das ist hier Echsenmenschen und so, weißt du. Oh, das wäre geil, so der Effekt auf die Augen. Ja. Ja, das hätte was. Arbeiten wir dran. Sehr gut. Du hast... Ich muss mal mein relativ viel Informations-Input gerade. Ja, ich weiß, mein Handy hat wieder Datenschluck auf. Das liegt dummerweise hinter der Wand, da komme ich gar nicht zu. Okay, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Ich bin ja der Zeitmanager heute Abend. Wir wollen uns mal erst damit beschäftigen, wie wir jetzt gerade ist aktuell, der Schnee liegt auch im Flachland. Und kommt immer näher in die Städte, wie wir und ihr und wir gemeinsam den Winter denn so verbringen. Die traurige saisonfreie Zeit, Marktauftritte fallen aus. Ich kenne wenige, aber wir kennen Leute, die zum Beispiel zum Eisbaden rausgehen bei dem Wetter. Stimmt, da, ist richtig. Soll ja sehr gesunde Effekte haben, habe ich gehört. Ja, und also wir haben, ich kann mal spoilern, wir haben Arne vom Düwelspark auf dem MPSP LWM in Dortmund getroffen. Und Kürzung gemerkt. Ich habe hab nicht drüber nachgedacht. Das war, ja, danke. Und er hat einen, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Verein gegründet oder ist jedenfalls Mitglied eines Kaltbadevereins. Und ich meine, der Mann ist ja jetzt auch schon um die 40 plus, vermutlich ein paar Jahre älter, aber er sieht verdammt gut aus. Und ich behaupte... Ich habe News für dich. Du bist bitte? 40 plus. Ich glaube, der Arne geht schon auf die 50 zu, tatsächlich. Ich wollte Komplimente aus... Ja. Und schaut euch meine Falten an, die werdet ihr bei Arne nicht finden. Kaltbaden. Ich glaube, das ist das Thema. Genau, also die Frage an euch, lieber Chat, wie verbringt ihr euren Winter? Jetzt habt ihr ein paar Minuten Zeit. Uns ein paar Vorschläge, eure Strategien zu erklären, in den Chat zu schreiben. Darauf gehen wir dann gleich ein. Und in der Zeit, wie ihr das eintippt, unterhalten wir uns, Markus und ich, Trommelwirbel, über, wie willst du anfangen, die Anekdote der Woche oder was dich kulturell diese Woche überrascht hat? Ich würde gerne mit der Anekdote anfangen, glaube ich. Du hast so ein Grinsen im Gesicht. Okay, in dem Fall die Anekdote der Woche. Bom, bom, bom, bom. Pass auf. Wir fahren ja zu den Märkten mit so einem kleinen Wohnmobil, ne? Mhm. So, weißt du ja, hast ja auch schon mal drin gesessen, drin übernachtet. drin übernächtigt und so die ein oder andere Polaroid repariert bis morgens um fünf. Auf jeden Fall sieht der nach so einem Jahr aus wie die Sau. Da kann man nicht schön reden, das ist einfach. Was dir jetzt auch dieses Jahr zum ersten Mal wirklich bewusst war, weil so viel benutzt ja. war er ja noch nicht. Also in dem Sinne jetzt. Irgendwie. Ja, ja, klar. Ja, genau. Ja. Mhm. Auf jeden Fall muss der aber in die Werkstatt jetzt. Oh, armes. So kann der aber nicht in die Werkstatt. Und dann. Weil die keinen Aufräumservice haben, oder warum? Weil die keinen Aufräumservice haben. Scheiße. Und Augen im Kopf, vor allem. Das ist das Hauptproblem, die sind halt nicht blind. Nasen. Ja, gestunken hat es nicht. Also es war nicht dreckig, es lag einfach nur unglaublich viel Zeug rum. Und ein bisschen dreckig war es auch. Aber, okay. Also noch nicht ungesund, auf jeden Fall. Und dann haben wir uns gedacht, die Christiane und ich, wir machen die erstmal sauber. Und dann haben wir angefangen, ihn sauber zu machen, alles gut. Sind dann irgendwann, als der Innen wieder begehbar war, sind wir zu so einer Waschstation gefahren, haben den einmal ausgesaugt. Dummerweise ist es ja so, also so ein Wohnmobil hat ja eine chemische Toilette. Also das ist dann so eine Kassette, die man von außen quasi rausziehen kann, so ein kleiner Kasten. Und den kann man dann entleeren und sauber machen. Es wird jetzt nicht sonderlich appetitlich, aber naja. Jedenfalls, was ist mir nochmal passiert? Ach ja, genau. Habe ich dann die Kassette rausgenommen und hab's dann gluckern hören, was kein gutes Zeichen ist, nee. Weil so eine Kassette, die schwappt halt höchstens mal ein bisschen, aber die gluckert nicht. Was da gegluckert hat, war nicht die Kassette selber, sondern war der Fakt, dass zwischen Toilettenschüssel und der Kassette war noch so ein, ist ja so ein kleiner Stutzen. Jetzt okay. hat so eine chemische Toilette im Camper manchmal eine Füllstandsanzeige. Wenn die ganz rot ist, ist die Toilette voll, nicht mehr raufgehen, entleeren. Die war nicht ganz rot, was ich nicht wusste, dass die nicht allzu genau ist. Und jetzt kam mir beim Rausziehen dieser Campingtoilette, wo ja nicht nur ich alleine drauf war, sondern. Oh, ich erinnere mich an Rheinfelden, alter Schwede. Ja. Ja. Ja. Oh, rausgezogen, Gott. Es gluckerte, ich stelle das Ding ab, ich hatte zum Glück Handschuhe an. Und in diesem Fach, wo das drin ist, bildete sich ein See aus Diversem. Diversem, ja. Oh, und dann konnte ich dann dummerweise, wie willst du das raus? Also da gibt's ja, also da war so eine Mulde drin, da kommst du auch nicht rein. Du musst quasi mit einem. Ich hab so Metallstrohhalme. Nur fürs. Ja. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich angesaugt hätte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und es war so kalt gestern. Also hier schneit es auch schon den ganzen Tag. Im Südosten und auf jeden Fall, es war schweinekalt. Ich hatte so Spülhandschuhe an. Und die wärmen ja nicht, die halten ja einfach nur das Wasser die ganze Zeit an sich und das ja. wird noch kälter. Und dann habe ich mit so einem Tuch, was nicht dafür da ist, irgendwas aufzusaugen, versucht, diesen See aufzusaugen, außen auszubringen, oh, innen aufzusaugen. Ungefähr eine Viertelstunde. Und als meine Finger dann abgefroren waren, war ich fertig, ja. Jetzt ist wieder alles sauber und ab jetzt bleibt das Klo zu. Ja, bleibt das Klo zu. Ja. Ja, aber ansonsten war es schön. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, ich kann mir vorstellen, das ist Aufräumen selber. Erinnere mich gerade daran, dass ich ja bald umziehen werde. Und das ist auch immer, ich bin ja sehr oft schon umgezogen, immer dieser Moment, wenn man so kleine Accessoires wiederfindet. Was weiß ich, ein Deck, ja. was zerbrochen ist oder eine Sache, ja. oder wo man, ne, weißt du? Man findet unglaublich viel wieder, ja. Ja, das stimmt. Dann hat man so Bilder im Kopf und denkt sich, ach, schön. Ja, so ein Aufräumen kann auch eine Entdeckungstour sein, so in die Vergangenheit ja. auf jeden Fall. Auch wenn man Sachen entdeckt, die vorher gar nicht existiert haben, wenn ja. sich irgendwelche Lebensmittel dann wegen selbstständig ja. zum Beispiel. Ines will wissen, wann das erste Kinderbuch von uns, von Pepe und Hudi, ach so, von Christian und mir erscheint. Vorsicht, Insider. Der ist so Insider, dass ich ihn noch nicht mal verstehe. Der muss mir irgendwann mal erklären. Ich habe eine Idee, wahrscheinlich habt ihr euch irgendwann, keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich Ines hinpacke, aber am Lagerfeuer, sag ich mal, unterhalten und die Idee kam auf, dass ihr ein Kinderbuch schreibt. Doch, Ines schreibt gerade, Pepe und Hudi kenne ich natürlich, aber mit dem Kinderbuch, da klingelt nichts. Pepe und Hudi sind unsere Anonyme beim Online-Gaming. Ach so. Ja. Also eigentlich ist meiner Prank the Pope, weil ich irgendwann mal eine Band gründen wollte, die so heißt. Und irgendwann habe ich gedacht, mit der Band wird eh nichts mehr. Und dann habe ich mir das als Gamer-Namen gegeben. Und aus Pepe wurde dann Pope, als Prank the Pope wurde irgendwann Pope. Und aus Pope wurde Pepe. Aha. Ja. Und der Hoodie? Also, ich hoffe, ich darf das jetzt erklären. Christiane fand das Wortspiel Hulk Hoden, also Hoden, sehr witzig. Ja, ich finde es immer noch, ich feiere das immer noch. Also, ich auch. Der einzige Grund, warum ich wieder game, nur, dass ich diesen Namen ab und zu mal kann. Und aus Hulk Hoden wurde dann nur noch Hoden und aus Hoden wurde Hoden. Ja, okay, alles klar, okay, ja, verstehe. Ja. Okay. So. Ich habe mir gerade Pepe mit so, mit so einem Kapuzenpullover vorgestellt. Aus Hoden. Oh, vielleicht. Okay. Chat. Warten bis Ostern, bis die Malsaison wieder losgeht. Bis dahin Vögel trainieren. Ach so, ich dachte gerade, da fehlt. Beides hat im Winter seine Berechtigung. Ja, ja, absolut. Jagen, so. Schlafen, essen. Was? Jagen, schlafen, essen? Ja. Vögel trainieren, jagen, schlafen und essen. Ah ja, das sind gute Punkte. Da können wir ja mal, was heißt nicht, ich kann spoilern, aber ihr könnt ja schon mal auf unsere Webseite gehen und da findet ihr nämlich die Markteröffnung schon weit vor Ostern. Ja, ist richtig. Ich habe einen Termin jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich glaube so um den 18. März. Muss ich mich aber nochmal schlau machen. Der Jan hat doch bestimmt gerade das... die Webseite vor Augen, die Termine. Ich und Termine. Warte, ich kann nachgucken. Ah, das wäre gut. Tatsächlich. Wir spielen nämlich im März zumindest schon mal auf einem Markt. Und der ist an der Bettinger Mühle, nämlich das Medfest. Richtig, ja. Die anderen Veranstaltungen sind Indoor, ist weniger Markteröffnung, aber da könnte man sich ja auch schon vor Ostern treffen. 11. und 12. Danke. März. Perfekt. Super. Sehr schön. Sind denn... sonst noch Vorschläge gekommen, was die Winterüberbrückung angeht? Ja, Kinderbuch schreiben. Mhm. Ach, Pepe und Hudi, ich habe gesagt, dass das wie ein Kinderbuchname klingt. Alles klar, ja, stimmt. Ja, dann wird es Zeit, dass du ein Kinderbuch vielleicht schreibst, würde ich sagen. Sollen wir mal ein Kinderbuch schreiben? Ja, Chrissy hatte ja, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Ja, ich erinnere mich. Ja, Entschuldigung. Ja, alles gut. So Plastikspielzeug, so neue Tonabgabegeräte von für Kinder, wo man so eine pastellfarbene Box hat, so eine bunte Kiste hat, eine Box, also eine Speakerbox, und dann stellt man eine Figur oben drauf und die Figur enthält quasi die Geschichte, Märchen oder so, und hat sich da auch gewünscht, dass es irgendwann mal so eine Kunststofffigur von uns gibt, mit unserer Geschichte. Ich würde es feiern, aber ich nicht auch. Aus Kunststoff. Außer aus Hanf-Kunststoff. Solange es mit Hanf irgendwas damit zu tun hat, ist die Welt wieder in Ordnung. Und so. Dann hat es auch da Daseinsberechtigung. Hanf-Kunststoff ist zu 100% biologisch abbaubar, zumindest soweit ich das weiß. Ja, ich glaube auch, was mich bedeutet. Ich bin echter Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik-Fachrichtung Formteile. Hashtag lass mal kurz darüber nachdenken. wie verbringst du denn deinen Winter so? Ich? Mhm. Ich hoffe viel mit Schreiben. Kinderbücher? Nee, auch vielleicht. Aber wir brauchen neue Lieder. Das stimmt. Und wir, also so. Die Ideen, die bis jetzt sich schon im Raum bereit gemacht haben. Ja. Ist ja das, zumindest schon mal was da. Das sieht gut aus, ja. Ja. Ja, also ansonsten, also bin ja leidenschaftlich gerne Gamer auch ein bisschen. Damit verbringe ich ein bisschen Zeit. Das muss das Musiker erklären, ne? Gamer? Gamer, nicht Gamer. Nicht GEMA, nee, leidenschaftlich GEMA. Ich bin ja leidenschaftlich GEMA. Nee, wenn unsere Songs im Fernsehen kommen, dann werde ich auch leidenschaftlicher GEMA. Also, ja, bin also so Nerd-Kram halt auch ein bisschen, ja. Ja. Ja, aber ohne Nerd-Charakter könnten wir auch den Job nicht machen, glaube ich. Nee. Nerd per Definition eigentlich. Ja, par excellence. Als Mittelalter-Musiker. Das stimmt. Nennt man das nicht Geek, wenn die Leute älter sind? Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Nee, Geeks sind doch Leute, die was richtig können, oder? Das kann sein. Das sind so, also sind nicht wir. Nee. Ich mache mal eben kurz den Vibrationsalarm meines Handys aus. Das ist eine sehr gute Idee. Mittlerweile regt mich das auf. Also nicht auf, also nicht bösartig, aber ich könnte eine Blume streicheln. Zum Beispiel. Sehr gut. Ja, das ist eine gute Idee. Der Markus hat ein sehr dickes Fell, was sowas angeht. Ich bin da eher zarter beseitet und nach dem dritten Mal nervt es mich dann schon. Genau, neue Lieder schreiben, das ist eine super, super Sache. Natürlich kreativ kann man seinen Winter überbrücken und sich ein bisschen in Traumwelten verdünnisieren, in denen es nicht so kalt und nicht so fies ist. Ich werde jetzt tatsächlich bald umziehen und habe tatsächlich eine großartige Bleibe für die Zukunft gefunden. Und das ist natürlich auch was, womit man den Winter total großartig überbrücken kann. Ne? Ein Umzug steht ins Haus. So, also das heißt, jetzt geht's planlos. Ich bin innerlich in den Räumen unterwegs und dekoriere sie schon mal vor oder weise sie ihrer Funktionalität zu und so. Das hilft mir dieses Jahr zumindest, den Winter so ein bisschen beschäftigt zu bleiben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, so, dass man sich beschäftigt. Und entweder ganz unabhängig davon, ob man mit kaltem Wetter, Regen, Schnee kann oder nicht. Genau. Weil Hashtag Kaltbaden ist ja auch so ein Sport. Hast du es schon mal gemacht, Kaltbaden? Also ja, warte, ich weiß nicht mehr. Das Problem war, dass wir ziemlich viel Bier in der Sauna in Schweden tranken. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich da tatsächlich Kaltbaden war. Ich glaube, wir sind zumindest alle halbe Stunde oder sowas nackt im Schnee gesessen und haben Sportzigaretten gedreht, um dann wieder noch knüller in die Sauna wieder reinzurutschen und da weiter Bier zu trinken. Für Saunagänger oder für angehende Saunagänger spart euch das. Das macht nicht so viel. Also es macht Spaß, aber nur ein bisschen. Kurz. ist nicht, was ich empfehlen möchte. Ich erinnere mich an so, auch an, ich glaube, immer nur, wenn im Zusammenhang mit Saunen. Okay. Ja. Ja. Du? Ja. Ich habe mich mal eine Zeit lang mit, man kennt das unter Wim Hof Methode eigentlich. Was? Man kennt das unter Wim Hof Methode, ist eine Art. Wim Hof. Ist das dieser YouTuber auch, oder? Dieser Holländer, der ist mittlerweile aber auch schon, ich glaube, zwischen 60 und 70, glaube ich. Okay. Schon. Okay. Der ist dadurch bekannt geworden, dass ihm Kälte nichts ausmacht. Okay. Genau. Und da hat er eine Atemtechnik für, die hat er bekannt gemacht. Die gibt es schon ewig. Die wurde auch von irgendwelchen chinesischen Mönchen benutzt, zum Teil. Vor oder nach ihm? Vor ihm, deutlich vor ihm. Und das benutzt man, oder das kann man gut machen in Verbindung mit Eisbaden tatsächlich, diese Übung. Okay. Und in der Verbindung habe ich es schon mal quasi, ja, nicht mit Eiswürfeln, aber arschkalt gemacht. Ja. Okay. Also aber im Winter auch, oder wie? Im Winter, ja. Ah ja, okay. Aber im Winter ist super auch so, so Spaziergänge zum Beispiel mit T-Shirt und kurzer Hose. Sowas zum Beispiel. Ja. Das lässt sich auch sehr, sehr, sehr gut, also diese Panikreaktion, die der Körper hat, wenn es zu kalt wird, sollte man natürlich ernst nehmen schon, aber man kann sich quasi durch diese Atmung in einen Zustand versetzen, wo einem das nichts mehr wirklich ausmacht. Zum Beispiel, wenn du kalt duschst und dieser Schwall dir überläuft auf einmal, hast du ja diese Panikatmung. Ne? Ja, genau. So, und das ist eine Panikreaktion vom Körper, der sagt dir Gefahr, obwohl dir ja eigentlich das Wasser gar nichts ausmacht. Ja. Und das hat der Arne so schön erklärt. Ja, genau. Der dann gesagt hat, er sagt seinem Körper, ist alles in Ordnung. Ja, genau. Ja. So, also genau. Kein Grund zur Panik. Ja, und das hat viel mit dem Atmen zu tun, weil Suggestion fürs Gehirn funktioniert ja nicht nur in die Richtung, wie soll man sagen, beziehungsweise, wenn ich schlecht drauf bin, gehen die Mundwinkel runter. Ne? Ja, ja. So ein typisches Vera Birkenbiel-Beispiel. Wenn ich lächle, merkt mein Gehirn, ach, der lächelt, also muss es mir gut gehen. Ja. So. Ja, und das passiert mit der Atmung in dem Moment auch. Also ich atme ruhig, also kann ja nichts Schlimmes sein gerade. So, okay, ich verstehe. So. Okay. Also was ich mache auf jeden Fall immer nach dem Duschen, ist mir die Extremitäten kalt abduschen. Ja. was einfach den guten Effekt hat, dass ich aus einer warmen Dusche quasi, weil ich habe ja mich normal warm gewaschen und so, in das kalte Badezimmer gehe und trotzdem warm bin, durch diese Kälte, Abkühlung der Oberfläche und so. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es funktioniert prima. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es Leuten, die aus so einem Eisbach kommen oder so im Winter, dass das Rausgehen nicht so ist, wie wenn du im Sommer ans Meer fährst, so was weiß ich, an die Nordsee oder Ostsee, viel mehr Meer habe ich noch nicht gesehen in meinem Leben, und dann ins Wasser gehst und aussteigst und du total frierst, weil der Wind dich irgendwie so runterkühlt. Genau, ich glaube, mit dieser Angst sozusagen würde ich in das kalte Becken steigen, dass ich, wenn ich rauskomme, es noch kälter ist als vorher. Ja, man muss aber dazu, also jetzt, wenn man schon mal das Eisbaden oder generell diese die Kälte empfohlen hat, muss man allerdings auch warnen, wenn ihr das mal zu Hause ausprobiert, immer nur bis hier rein, nicht mit dem Kopf unter Wasser, weil das kann, egal wie gut ihr die Atemtechnik beherrscht, immer zu Panikreaktion bzw. zu einem Schock führen. Gut, dass du gesagt hast, nicht mit dem Kopf rein, weil ich hätte jetzt gedacht, nur mit dem Kopf bis hierhin rein. Ach so. Dann hättest du auch einen Eimer getan. Sonst würde ich die ganze Badewanne auffüllen. Ach, der Jan, guck mal, er verbringt seinen Winter mit Arbeit, Führerschein und Hogwarts Legacy. So, und mit der Arbeit meint er uns. Also, ich muss sagen, Hogwarts Legacy, wenn ich das Spiel sehe, wünschte ich mir, ich wäre Harry Potter-Fan. Das sieht nach einem richtig coolen Spiel aus, muss ich sagen. Aber Harry Potter ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht warum. Ich war Herr der Ringe, war ich dabei. Aber Harry Potter. Weil du kein Interesse hast oder weil du die Filme einfach nie so richtig zu Gesicht bekommen hast im richtigen Moment? Oder die Bücher? Nee, ich habe die Bücher. Also bei Herr der Ringe war es so, das war so gerade in den Anfängen, da habe ich mit einer Gruppe Pen-Paper-Rollenspiele gemacht, das war so gerade die ersten Mittelaltermärkte und so, und die haben gesagt, du musst unbedingt Herr der Ringe lesen. So. Kannst du vielleicht woanders kratzen als am, weißt du, das wäre total gut. Ja. Und, das war zufällig kurz bevor die Filmankündigung kam, also dachte ich mir, geil, lies das Buch und danach hast du direkt den Film dazu, und so ist es gekommen, und dann, weiß ich nicht, das war eine Welt, die hat mich gepackt. Bei Harry Potter weiß ich nicht, das war immer für, also ich habe das immer so im Kopf gehabt und ich war damals noch ein bisschen jünger, deswegen auch, also ich mochte da keine Kinderfilme, weißt du, wie ich meine? Ja. Und ich habe im Kopf immer so, habe ich das mit einem Kinderfilm verbunden, und deswegen habe ich das damals irgendwie, habe ich kein Interesse dafür entwickelt, und das habe ich auch irgendwie nie nachgeholt. Okay. So kann man das sagen. Vielleicht durch Faulheit auch. Also durch Faulheit, sich einen Film anzugucken. Aber Wie faul kann man eigentlich sein? Chat kann ja mal in den Chat schreiben, ob Markus sich die Herr der Ringe Sexologie, Harry Potter. Ja, richtig, meinte ich. Entschuldigung. Geben sollte oder nicht. Ich muss sagen, ich bin, was sowas angeht, eh nicht so ganz nerdig, so irgendwie. Ja. Fand die Filme toll, also muss ich sagen. Okay. Ich finde es auch schön, so eine Entwicklung der Leute zu sehen. Also ich mag so, ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen, und ich habe so ein bisschen so ein Faible dafür, die Kinder in ihrem Erwachsenwerden zu beobachten. Ah ja. So, ja. Das ist so was sich so ein bisschen nebenbei mit einspielt. Und dann in der Generation. Ja, das hast du ja bei den Harry Potter-Filmen dann, die fangen ja sehr jung an, ne? Und ich glaube, zum Schluss sind die irgendwie um die 20 oder so. 80, 120 oder so, ja, genau. Fee Christian, Klimaretten und Konplanen. Cool. Sehr gut. Was meinst du mit Klimaretten? Gehst du demonstrieren oder gehst er du. Er macht keinen Führerschein. Er macht keinen Führerschein. Ja. Ist in der Stadt durchaus eine Alternative. Kannst du schreiben, was du machst, würde mich mal interessieren. Ich muss mir abgewöhnen, auf die Antwort vom Chat zu warten. Jan hat die Filme nie gemocht, aber die Hörbücher hat er sich jahrelang rauf und runter geholt. Okay, was hat er gehört? Ach, schön. Ich weiß nicht, was da los war. Keine Ahnung. Boomer-Humor, er hat runterholt gesagt. Ha, ja, das Gelächter. Okay. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wofür ist es zu spät, Fee, Christian? Also. Für den Führerschein ist es zu spät. Ach so, für den Führerschein, okay. Ja. Genau. Am Wochenende Lützerath und dazwischen Aussteller für die Feenkon suchen. Sehr cool. Cool. Was, was für Aussteller werden da gesucht? Vielleicht findet sich ja hier was. Achso, ich will wieder warten, bis die Antwort kommt, oder? Das ist Quatsch. Ja, wir können weiter reden, ja. Währenddessen du wartest. Mhm. Habe ich verstanden. Jetzt habe ich es kapiert. wir waren bei Harry Potter stehen geblieben. Ja, also ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber wo wir gerade dabei sind, können wir natürlich auf den Kulturschock der Woche zu sprechen kommen. Der Kulturschock der Woche? Ja, also positiv wie negativ. Kann ja positiv schockieren. Kann das was, zum Beispiel ist das ein positiver Schock, wenn man damit gut umgehen kann. Ja, ist richtig. Hast du einen negativen Schock erlebt diese Woche? Kulturell? Meinst du? Also so Kultur, also Musik, Film, irgendwas technisch oder generell? Nee, generell. Generell. Ja, also so richtiger Schock war, es war, okay, mein Wochenende. Ich erzähle kurz von meinem Wochenende. Ich bin am Wochenende durch Saarland gefahren mit meiner liebsten Frau, um mir dort ein paar Häuser anzuschauen, weil es mich doch irgendwie mittlerweile mal woanders hinzieht. So, also mein Lebensmittelpunkt möchte ich versetzen. Und wir haben zufällig ein wunderschönes Haus tatsächlich gefunden und wir haben tatsächlich innerhalb von 2-3 Stunden, wir haben das Haus angeschaut, haben mit den Vermietern gesprochen und die meinten, sie wären von uns ganz angetan. Und wir waren auch wirklich hin und her, hin und weg von diesem Haus. Und dann sitzen wir so im Auto und hatten noch 2-3 Besichtigungstermine vor uns. Und ich dachte, ich freue mich mal nur so 80%, weil die können ja immer noch absagen. So. Irgendwann machte Chrissys Auto schlapp. Die Reifen sind falsch montiert worden. Und die Oberfläche, also das Profil, ist komplett auf der Hälfte des Reifens, auf der Innenseite, links und rechts, auf beiden Seiten, so weit runter geradiert worden, hat der ADAC-Typ es genannt, dass quasi, ich glaube, es heißt Karkasse, also dieses Filz-Metallgeflecht, was dieses Gummi halt hält, quasi stabilisiert, komplett bis dahin runter geschrubbt war einfach die Reifen. Wir hätten damit keine 50 Kilometer mehr auf einer Autobahn fahren können, ohne dass wahrscheinlich beide Reifen geplatzt wären. Und während wir das erfahren und wir denken, wir hocken jetzt hier gerade bei richtig beschissenem Wetter mitten im Saarland das Auto geht kaputt, wir haben Gepäck ohne Ende dabei und müssen irgendwie noch 2 Stunden nach Hause fahren, theoretisch. Mhm. Im selben Moment, wie uns das schockt, schockte mich positivst die Antwort, dass ich das Haus beziehen darf und dass wir den Mietvertrag bekommen. Und es war so eine wirklich krasse Achterbahn der Gefühle, wie man das so nennt. Ja, so, wir waren wahrscheinlich weltweit sind wir die einzigen Menschen, das einzige Pärchen, was zwischen diesen Autos vom ADAC und unserem Auto so standen, während er uns gesagt hat, das Auto ist quasi ein Totalschaden für die nächsten paar Tage. Dieser Stäben stand und so, oh, wow, geil! So, weißt du, das war so ein Moment. Kein richtiger klassischer Schock in dem Sinne, aber völlig weirder Augenblick. Ja, cool. Und selbst der ADAC, selbst der gelbe Engel hat sich für uns gefreut. Nett. Ja, schön. Cool. Ich habe einen positiven kulturellen Schock. Also Schock kann man das nicht nennen. Ich war positiv überrascht. Der Film Her, also sie. Stephen King? Nein. Ah, okay. Nein. Also glaube ich, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, keine Ahnung, habe ich nicht im Kopf, aber es sah nicht nach einem Stephen King-Film aus. Okay. Also es ist auch kein Horrorfilm. Mhm. Es geht darum, also der spielt in der nahen Zukunft und der Hauptdarsteller ist ein Typ, der bei einer Firma arbeitet, die für andere Briefe schreibt zum Beispiel. Wenn jetzt jemand sagt, ich brauche einen Liebesbrief für meine neue Flamme. Also sowas wie Fleurop. Weiß ich nicht. Gibt's keine Ahnung. Das schreiben die nicht selber. Ah, okay. Also bei Fleurop kann ich anrufen und kann sagen, auf die Geburtstagskarte zu dem Blumenstrauß soll das und das draufstehen. Aber die Firma schreibt tatsächlich selber. Die schreiben selber. Okay. Genau, ja. Also genau. Und er ist halt einer der besten und gefühlvollsten Mitarbeiter, macht halt die besten Briefe und so. Lebt aber eigentlich gerade in einer sehr frischen Trennung und ist da ziemlich am Boden dadurch. Mhm. Und dann sieht er im Fernsehen eine Werbung, also ich erzähle es gerade nur den Anfang klein, weil damit man so ein bisschen sich was vorstellen kann. Und Spoiler auch nicht, keine Angst. Und jedenfalls sieht er eine Werbung von einer Firma, die so ein etwas fortgeschritteneres Siri oder Alexa oder Google Home anbietet. Okay, aha, ja. Okay. Und das ist dann quasi eine KI, die sich selbst weiterentwickeln kann. Mhm. Und Leute wie er sind da quasi der Input, den die KI bekommt. Ja, die KI lernt aus dem Internet, die lernt durch die Kommunikation mit Menschen und so weiter und so fort. Und er verliebt sich in sie, in die KI. Krasser Film, ist sehr zu empfehlen. Sehr, sehr zu empfehlen. Krass. Ja. Wo sehe ich ihn gerade, wenn ich wollte? Netflix. Ah ja, das ist sehr nett. Ja, cool, sehr schön. Ja, also falls jemand Lust auf einen Film heute Abend hat, guckt euch den an. Sehr gut. Sehr schön. Aber erst nach 21 Uhr. So. Beziehungsweise nachdem der Podcast zu Ende gehört ist. Ich schaue mal kurz auf meine Liste. Ja, Thema. Da könnt ihr uns auch gleich gerne ein paar Informationen zu schreiben, wenn ihr möchtet. Schlecht gelaunte Menschen. Wie kommst du denn darauf? Mir begegnet in meinem Alltag immer mehr, immer häufiger oder mir fällt es immer mehr auf. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen sensibilisiert worden in der letzten Zeit, keine Ahnung. Leute, von denen man den Eindruck gewinnen könnte, die sind immer schlecht gelaunt. Ja. Durchgehend. Und nicht nur das, sondern sie erzählen das auch ständig jedem und nutzen jede Gelegenheit aus, sich und ihr Umfeld in diesem Mut zu lassen. Jo, das ist so das Thema, was mich ein bisschen beschäftigt, deswegen habe ich mir das, habe ich uns das mit auf die Liste geschrieben. Weil ich da einfach von euch jetzt vom Chat ganz kurz, Markus, wissen möchte, wie ihr entweder mit so einer Situation umgeht, wenn ihr sowas im Berufsalltag oder so habt, und wie ihr selber vielleicht auch mit schlechter Laune umgeht, wenn ihr mal so Tage, so Phasen oder tatsächlich auch vielleicht so jemand seid, der sagt, ja, genau so bin ich eigentlich drauf. So. Dann erklär mal. Ich bin einfach neugierig. So, Entschuldigung. Ja, alles gut. Ich habe dir ja reingeredet. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Siehst du, Chrissy, das bin ich gar nicht. Das ist er die ganze Zeit, der alles vergisst, wenn man den Kopf Ich habe das im normalen Berufsleben gehabt. Zum Beispiel. Jemand, der mit dir in einem Büro sitzt und ständig schlechte Laune hat, das ist nicht zu ertragen auf Dauer. Nein, oder? Das geht gar nicht, nee. Das geht nicht. Ja, das finde ich auch. So, dann weiß ich nicht. Der hätte selbst über eine Gehaltserhöhung gemeckert. Das ist krass. Ich kenne solche Leute. Genau um diese Leute geht's. Ja, okay. Die finden immer irgendwas und es ist ja völlig gar kein... Ich will nicht zu sehr in die Materie einsteigen, weil ich hoffe, noch ein bisschen Feedback aus dem Chat zu bekommen. Aber ich glaube, wir haben alle anderen Arbeiten schon weggemacht. Wir machen jetzt einfach damit weiter, oder? Ja, klar. Ja, also so geht das jetzt. Wir lernen ja noch. Ich bin da noch ein Podcast-Jüngling. Alex sagt einfach cool bleiben und sich von solchen Menschen nicht unterkriegen lassen. Das ist richtig schwer. Ist richtig schwer. Bei einer Einzelbegegnung ist das gar kein Problem. Aber wenn du ständig mit den Leuten zusammenhocken musst, dann wird es zum Thema. Irgendwie. Ja, ganz genau. Weil du kommst da aus diesem, ich meine, keine Ahnung, vielleicht erwarte ich da ein bisschen zu viel von mir, dass ich denke, ich muss, oder weiß ich nicht genau, ob das so ist tatsächlich, aber es ist jetzt mal so ein Gedanke, so ein Bilder, dass ich mit meiner Mentalität das Gefühl habe, als klassischer Rheinländer, sag ich mal, dass ich Leute auch gut gelaunt haben möchte, mit denen ich zu tun haben muss. So, was weiß ich, einen Witz erzählen, selber mal irgendwie laut lachen oder sowas, was weiß ich, von mir aus glaube ich auch in den Rechen rein, wenn ich das Gefühl habe, dass ich den damit irgendwie zum Lächeln bringe. Lieber ein Auge verlieren als eine schlechte Pointe, ne? Ja, exakt. Aber das ist schön. Mit der Rechen, ja, weiß ich nicht. Rechen und Lächeln, daraus machen wir noch irgendwas. Okay, mal. Mir. Schreib mal auf. Ich meine das ernst. Schreib's auf? Ja, ich muss mal eben kurz beantworten, aber ansonsten ja. Schreib's auf. Okay, ich schreib's gleich auf. Perfekt. Was wollte ich sagen? Ja, genau, also dass man diesen Anspruch hat, so und dass Leute, die mal schlecht gelaunt sind, das ist ja nicht das Thema, dass ich irgendwie, was weiß ich, weil ich gerade mein Auto in der Kfz-Werkstatt abgeben musste oder so, dass ich da mal einen Tag schlecht gelaunt bin oder so. Aber wenn du täglich damit konfrontiert bist, mit solchen, was ist das? Ich sehe überhaupt nichts. Ich hoffe. Ja, danke, danke, danke. Okay. Damit ständig konfrontiert bist und merkst, dass es dein Leben negativ beeinflusst, beziehungsweise dass man sich darüber Gedanken macht. Weil, anstatt gut gelaunt zu sein, mache ich mir jetzt Gedanken oder machen wir uns jetzt hier Gedanken darüber, dass Leute schlecht gelaunt sind. Und warum? Das muss doch nicht sein. Wir würden es aber nicht machen, wenn es auch ein bisschen Spaß macht, schlecht gelaunte Menschen zu analysieren. Ehrlich gesagt, eben aus dem Grund auch, weil ich bin so ein bisschen gehässig. Weil das ich denk, ist mir ich, fast noch nicht aufgefallen. Okay, darüber reden wir noch ein anderes Mal. Da kannst du gerne auch gerne später noch, wenn du willst. Aber ich kann nicht anders damit umgehen. Ich glaube, das ist mein Umgang einfach mit solchen Situationen. Manchmal tut es mir auch leid, weil ich dann mehrere Leute treffe, die gerade einen schlechten Moment haben. Für mich ist es wie eine begleitende schlechte Laune, seitdem ich den Tag gestartet habe. Und der Letzte kriegt es dann halt ab. Aber dass ich halt immer denke, so, ich mache aus jeder Scheißsituation das Beste, was möglich ist. Und lache einfach über die Tatsache, dass ich vor 2 Tagen mit HelloFresh Food versucht habe, Zitronen anzubraten, weil ich das Rezept falsch verstanden habe. Zum Beispiel. Ja. Keine Ahnung, was soll ich denn anderes machen, als über mich selber lachen in dem Moment? Mhm. So, keine Ahnung. Ja, das ist der Umgang, den ich halt pflege, so, weil ich wüsste nicht anders. Ja. Ja. Weißt du, wie Chrissy damit umgeht? Wie Christel damit umgeht? Chrissy damit umgeht, erzähl. Ja. Sie versucht den Nörglern meistens so ein bisschen den schlechten Wind aus den Segeln zu nehmen. Und indem man irgendwas Positives an der Situation aufzeigt. Das schreibt sie zumindest gerade im Chat. Ja, genau. Genau. Das ist klug, das sollte man machen. Aber wenn es so einfach gemacht wäre, wäre es heute Abend kein Thema. Ja. Alex schreibt, dass er oftmals das Gefühl hat, dass die Leute Aufmerksamkeit wollen. Da gehe ich völlig mit d'accord. Das ist. Ja. Also ist nicht immer, also kann man jetzt wahrscheinlich nicht verallgemeinern, aber ist oft ein Ding. Ja, das klingt auf jeden Fall klug. Aber ich meine, selbst dann verstehe ich nicht, warum man keine positive Aufmerksamkeit auf sich haben lenken möchte. Also ich meine, wenn man dir oder mir oder uns begegnet oder so, ne? Also ja, aber das könnte wieder mit dem Selbstvertrauen zusammenhängen, dass manche Leute halt nicht, also denken, dass sie nichts Positives haben, mit dem sie begeistern können. Was ja meistens falsch ist, aber also. Das ist ganz oft falsch, glaube ich. Ja, vielleicht tatsächlich auch eine Selbstwahrnehmungsfrage. Ja, schade. Also solltet ihr durchgehend schlecht gelaunt sein, lasst euch sagen, ihr habt irgendwas, was ihr könnt. Selbst wenn ihr das nicht wollt. So Hobbys, weißt du, weil du so total, du hast gar keinen Bock auf Mucke, aber du bist der mega talentierte Mandolin. Du willst es nicht so. Ich hab keinen Bock drauf. So. Ich glaube, dass man nichts wirklich gut kann, wenn man keinen Bock drauf hat. Ja, weiß ich nicht. Also, außer jetzt so Berufe wie Soldat. So, du bist zwar gut im Leute töten, hast aber jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Also wenn du Bock drauf hast, gehörst du nicht in die fucking Bundeswehr. Aber so. Da habe ich gestern eine sehr coole Doku über die Fremdenlegion in Frankreich gesehen. Ja, habe ich auch mal eine gesehen. War sehr, sehr aufregend. Ja. So, es gab so Momente, wo ich gedacht habe, so, ja, würde ich jetzt mitmachen. So, was weiß ich mal so, also die sind 4 Monate in so ein Bootcamp gegangen, wo die echt bis an die Grenzen der Psyche getrimmt worden sind, so, und sich verletzt haben und so weiter. Und wo ich gedacht habe, also wahrscheinlich mache ich es keine 4 Monate, aber so mal eine Woche oder keine Ahnung, und dann gucken, wie lange ich kann, hätte ich schon Bock drauf. Weil ich total spannend fand, dass er gesagt hat, in diesem, also einer der Rekruten hat gesagt, was er jetzt gerade lernt, ist zu reagieren, wenn irgendwas wie nennt man denn das, so die inneren, die urmenschlichen Instinkte sind geweckt, geweckt werden, genau. Und das ist schon cool. Also so viel Hippie bin ich auch, dass ich das gerne könnte. Hippie bin ich auch. Ja, Hippie sein ist heutzutage nicht mehr allzu leicht. Das stimmt. Hippie ist schwer heutzutage, ja. Ja, leider. Das stimmt. Ja, nee, also ich weiß nicht, also so, also das würde ich mir nicht zutrauen. Also so, ich habe ja auch mal eine Doku gesehen, vielleicht war es sogar die gleiche, würde mich nicht überraschen, aber so richtig an die Grenze gehen, das ist, also so an die Grenze gehen zu müssen, also wirklich bis zur Erschöpfung. Ja. Da gibt es auch eine Doku über Fallschirmjäger, glaube ich, bei der Bundeswehr. Die Ausbildung dafür ist auch, soll richtig hart sein. Ja. Boah, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin ja eh nicht so der Sportliche. Ja, also, gut, dass du sagst. Aber ich habe abgenommen letzte Zeit. Wir haben noch du hast zusehend abgenommen im letzten Jahr. Das stimmt. Alex fragt, ob es positive Hippies gibt. Ob es positive? Negative, Entschuldigung. Ach so. gibt es negative Hippies? Ja, im Moment schon. Seit der Pandemie auf jeden Fall. Habe ich mir auch gedacht. Ja. Habe ich mir auch gerade gedacht, ja. Ja, aber das sind eher sehr verstrahlte Hippies. Ja, das glaube ich auch. Ja. Genau. Ja, Sport, wo du es sagst. Ich habe ja mit unserem lieben David telefoniert. Ihr werdet ihn zukünftig kennenlernen als den Teleportier. Teleportier. Ja, ist ein wunderbarer Mensch, den wir kennenlernen durften, als wir in Dortmund bis morgens um 5 Uhr in der Hotellobby saßen. Und er wird uns bei unserem Langzeitprojekt ApsoGym mit Tatkraft unterstützen. So viel sei gesagt. Hast Bock drauf? Bist du am Start? Am Start bin ich. Sehr gut. Du würdest super aussehen übrigens hinter der grünen Wand, ist ja Quatsch, vor der grünen Wand, wenn du deine Hanteln hebst und so. Ja, das ist der Filter. Das ist der Schatten meiner Hand, der da hinten dieses Gekrüssel verursacht. Das ist cool. Der Computerstuhl sieht je nachdem aus wie die Silhouette von Darth Vader. Vorher mal so zwischendurch, oder wie so ein Hochkragen von einem Vampir. So. Oh, hey, ja, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ja, ihr könnt das jetzt gerade nicht Alex, sehen. Alex, du bist der Barkeeper, ja klar. Der uns dann die Iso drin. Der Running Gag, es wäre so witzig. Es wäre so witzig. Alex ist unser Tontechniker und Mitproduzent. Und wie kamen wir darauf? Er hat, glaube ich, erzählt, dass er für ein Musikvideo der Barkeeper sein wollte. Und dann hat er, glaube ich, auf ein Musikvideo, ich weiß den Inhalt nicht mehr genau. Egal, was für ein Musikvideo was er mitgemacht hat. Ja. Und genau, als Running Gag, egal, was wir machen, auch wenn wir ApsoGym machen, weil es wird ja kein 3 Jahre langes Lied werden, sondern unter Umständen ein 30 Jahre andauerndes Fitnessprogramm, bei dem wir getrimmt und ihr mitmachen dürft, vielleicht sogar. Vielleicht kriegen wir das sogar so hin, dass es so erklärt wird, dass auch du Bock auf Sport hast und Lust hast, dich ein bisschen... Weil das Problem ist ja, wenn man so ein Bootcamp gehen würde, ne? Mhm. Die wollen ja nicht nur, dass du da irgendwie am Baum liegst und mit dem Maschinengewehr irgendwie wartest, bis der Feind vorbeikommt, sondern die wollen ja, dass du dich währenddessen auch bewegst, kletterst, durch Schlamm durchrobst. Ja, zumindest muss es ja können, weil wenn jemand kommt, der dich erschießen will, muss er so weg. Und jetzt... Es geht ja nicht mal darum, dass ich eine Waffe bedienen könnte und schießen müsste und sowas. Sondern es geht nur darum, dass ich in dem Moment, dass ich verfolgt werde, weg müsste. Ich laufe bis zur nächsten Laterne und dann setze ich mich da kurz ab, rauche eine Kippe. Ja, so ist die Realität. Ja. Und das ist nicht gut, glaube ich. Das sollte man arbeiten. Also, wenn wir beide auf dem Stand sind, dass wir Verfolgern entkommen können, könnte sein, dass unsere Musik schlechter wird. Einfach mal, um es auszuprobieren. Also du meinst, wir legen den Fokus komplett auf das Absurd-Gym-Projekt? Nee, ich meine, wir müssen ja was mit der Fähigkeit auch bewirken. Also wir müssen die Fähigkeit ja mal ausprobieren. Deswegen müssen wir ein Konzert so richtig verkacken, dass die Leute uns mit Mistgabeln und Fackeln hinterher wollen. Ach so, ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Ja. Ja, das ist richtig und dann machen wir ein Video daraus und auf den Sound von dem pöbelnden Mob, der uns hinterher kommt, wird dann das Gekreische von den Fans von den Beatles gelegt. Ja. Und ich stelle mir gerade vor, wie wir in Dortmund durch diesen eiskalten See laufen müssen. So, weißt du, ich mache es jetzt gerade vor, wir haben unsere Instrumente in der Hand und halten die so über Kopf, wie die damals in diesem Vietnamkriegsfilm die Maschinengewehre so über Kopf halten und warten durch dieses Eiswasser durch. Ja. Und ja, boah. Ja, genau, also einfach um das zu können. Genau. Für den Fall der Fälle. Dass wir mal ein Konzert verkacken. Alex hat ApsoGym verstanden. ApsoGym, das Projekt, das ist schon seit einem Jahr aktiv. Läuft sehr erfolgreich. Das stimmt. Ja, ihr bekommt, ich sag mal im Sommer, wenn alles gut geht, spätestens ein Foto von meinem Ginflaschenwand, wie nennt sich das? Wandteiler? Wandteiler, den ich mir in meine neue Putze installieren werde. Ja. Ich freue mich da sehr drauf. Also alleine der Wandteiler. Wenn wir in der Wohnung keinen Platz hätten, in der wir den Wandteiler aufstellen würden, also dem Haus, würden wir den Mietvertrag gar nicht erst unterschreiben. Ja, das glaube ich. Ja. So ein Wandteiler muss drin sein. Ja. Ich war halt, gerade meine Unordnung hinter einem Wandteiler. Genau, er hat auch ganz praktische Zwecke, stimmt. Ja, immer wenn der Wandteiler mit von der Partie ist, habe ich mein Zimmer nicht aufgeräumt. Und bis jetzt war, glaube ich, jede Folge dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, oder doch? Nee? Doch. Ich meine schon. Doch. Ja, doch, stimmt. Ach ja. Theoretisch haben wir alle Teile schon abgearbeitet, die wir haben. Wir haben zu wenig Material aufgeschrieben für den. Ja, für das den ist schlecht. Ja. Das ist schlecht. Hätte ich gedacht, ich hätte eher damit gerechnet, dass es genau perfekt ist. Dann würde ich sagen, warten wir jetzt noch die Viertelstunde. Sagen nichts. Und sagen nichts. Haben wir eigentlich schon, ja, haben wir auch schon erzählt. Boah, wir haben so viel erzählt. Das Problem ist, wenn wir mal einen Monat lang keine Konzerte haben, es passiert nichts. Das stimmt. Zeit. Naja, kann man also nicht so sagen. Ja, es passieren viele Dinge im Hintergrund, aber es sind ja auch nicht. In dem Moment bewegt sich die Katze hinten im Hintergrund. Zum Beispiel. Schön. Stimmt. Gut. Super Meme. Bitte klippen. So, wo waren wir? Ich habe einen Faden verloren. Ach, gute Nacht, ja. Ines. Nacht, Ines. Warte, Ines, du darfst doch nicht gehen, bevor du die Vorausschau. Das neu. Was jetzt gerade passiert? Der Marktführer kommt nämlich jetzt raus. Das passiert zum Beispiel. Ja. Der ist jetzt in tonaler Bearbeitung. Danke, Alex. Rekord Ingo Fahrt. Und dann kommt der nämlich auf YouTube und dann wird der geil. Ja, fürs Schneiden natürlich danke an Chris. Ja, und fürs alias Sapo. Sabo, oder? Sabo, Entschuldigung. Sabo? Ja, ich und Namen. Ich kann sein, dass nee, Sabo, bin ich mir relativ sicher. Ja, okay. Ja, ja, ein junger Rapper mit einem guten Scherenschnitt. Ja. Würde ich mal sagen. Stimmt. Genau, Marktführer kommt raus. Die CD ist draußen. CD ist draußen. Sollte sich irgendjemand, wir müssen das kurz klären, sollte sich jemand, der die CD jetzt schon in der Hand hat, oder sollen wir das später auflösen? Ist was für ein anderes Mal. Was meinst du? Die Hommage. Ah, ja, ja. Ja, nee, vielleicht. Ich würde sagen, wir sammeln einfach mal. Mal gucken, was da zurückkommt. Und dann, wie meinst du, was zurückkommt? Naja, vielleicht. Ach so, ja, wir warten. Ja, dem anderen auf. Ja, genau. Ja, das stimmt. Okay. Ja, alles klar, genau. Das ist gut. Genau, die CD ist draußen. Wir planen Aufnahmen. Jetzt schon. Alex, okay. Alex hat die CD noch nicht. Ja, natürlich nicht. Ich habe sie ja noch nicht zum Verschicken. Ach so. Ja, oder ihr habt sie noch nicht verschickt, je nachdem, wie du es gerne hättest. Ja, eins von beiden ist passiert. Also, ja, beides. Nee, rausgegangen sind die Vorbesteller jetzt, ne? Die Welle. Sind die rausgegangen, die jetzt übers Internet bestellt haben, ja. Beziehungsweise jetzt gerade übers Internet bestellen beim lieben Jan. Und, weil das muss man dazu sagen, der Prozess findet automatisch statt. Also quasi automatisch über unsere Homepage, dann kriegt der Jan die Anfrage und dann verschickt der Jan die CD. Die CD die CD für die Vorbesteller haben wir selber hier, weil die müssen teilweise unterschrieben werden und so weiter. Und deswegen halb richtig? Ja, nicht die Vorbesteller, sondern die genau. Crowdfunding-Unterstützer. Genau. Da müssen wir uns dann noch was einfallen lassen. Die können wir nicht so einfach verschicken, weil wir ja auch teilweise noch Texte zu euch. Ihr habt ja auf jeden Fall die uns unterstützt haben, bekommen noch persönliche Dankschreiben. Die mehr unterstützt haben, bekommen auch eine eigene Strophe. Deswegen dauert es noch ein bisschen. Wir schicken ja jetzt keine 5 Päckchen an euch, sondern ihr sollt einfach ein geiles Paket bekommen, wo die Sachen drin sind, die ihr bestellt habt, nicht wahr? In dem einen oder anderen Karton stecken wir mit oder ohne Anlage und stehen plötzlich in eurem Wohnzimmer. Ich brauche die Konfetti-Kartonen noch. Was heißt das? Hast du sie weggeschmissen? Nein. Wo ist sie? Sie ist doch da, oder? Irgendwo im Keller. Ja, ja. Die Konfetti-Pistole war die beste Investition im letzten Jahr. glaube ich. Ja. Die müssen wir auch unbedingt an den Steuerberater einreichen. Sie muss gewürdigt werden. Ach ja, schön. So, 10 Minuten übrig und nichts mehr zu besprechen. Chat, was ja. los? Geht so? Geht so? Wieso geht so? Zu irgendeinem Satz, den wir vorhin gesagt haben. Wahrscheinlich. Das ist ja. immer ein Problem mit der Verzögerung. Man weiß jetzt nicht mehr, was man vor 40 Sekunden noch gesagt hat. Das stimmt. Oh! Hattest... Ja? Sorry. Nee, komm, mach du. Ich hätte gefragt, ob du im letzten Jahr irgendeine Band hast, wo du gedacht hast, boah, krass, habe ich noch nie was von gehört und werde ich mir häufiger mal angucken. Definitiv, mindestens 3 und bei der einen weiß ich nicht, ob es nicht sogar dieses Jahr war. Ich glaube sogar dieses Jahr. Ich meine jetzt auch hervorstechend. Also ich meine, wir haben viele gute Bands gesehen, aber so genau also meinst, so 1, 2, 3 Stück, wo du sagst, okay, krass, hätte ich nicht mit gerechnet oder so. Du meinst jetzt Bands, die wir gesehen haben? Ja, mit denen wir auf Märkten so. Waren oder die, die du gesehen hast oder wie auch immer. Von mir aus auch. Ja, privat bin ich halt über Spotify zum Beispiel auf Bands gestoßen, die mich im Rahmen von Folkmusik und Punkrock und einem Mix aus beidem und so. Ja. Ciao Jan, schönen Abend. Tschüss. Die mich gedingsbums haben, also gecatcht haben. Bands, die. Boah, das ist schwierig. Welche Bands haben wir denn kennengelernt? Wir haben Maleficius kennengelernt. Wir haben seinerzeit kennengelernt. Wir haben. Wen denn noch? Erzähl doch mal. Rapalje. Von Burkina haben wir kennengelernt. Rapalje, Harmonie Glenn, Kupfergold. Ja. Ja. Die Pirates. Boah, das ist unglaublich schwierig zu sagen. Oh ja, die Pirates war zum Beispiel das Thema gute Lachen. Oh. Genau. Ja. Genau. Man muss dazu sagen, kurz wegen gute Laune. Die Pirates haben einen Tag vorher war das, oder? Ja, also ja, genau, ein oder zwei Tage vor dem vor ihrem Konzerttermin. Genau, haben sie dann erfahren, dass sie da auftreten sollen. Und irgendwas war noch, sag du, ich. Ja, eine war in der Schweiz gerade im Urlaub und der andere in England oder in den Niederlanden, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Ja, genau. Das ist eigentlich die Pirates, das ist eine niederländische Piraten-Shanty-Folk-Band. Nur zwei von den Leuten, also ich habe zwei Tage oder einen Tag vorher davon erfahren, dass sie auftreten sollen, überhaupt nach Dortmund kommen sollen. Und dort dann nur in einer Zwei-Mann-Kombo gespielt mit Akkordeon, Gitarre und Gesang. Und waren sowas von nicht schlecht gelaunt. Saumüde, wirklich fertig, aber immer gut drauf. Ja, so, durchgehend. Nett und super. Ja, genau. Mit denen haben wir leider das zeitlich nicht geschafft, das Interview zu führen. Was aber auch in Ordnung war unter dem Gesichtspunkt, dass es zahlenmäßig genau aufgeht mit den Acts. Wir haben, glaube ich, in jedem Video 3 oder 4 Interviewpartner. Mhm. Das geht gerade auf, das ist gut. Das ist richtig, ja. Die Christi schreibt Happy Old mit McWeasel. Ganz genau. Eine dieser Bands. Also bei Veranstaltungen, da fällt es mir, glaube ich, schwer, mich auf die Musik tatsächlich zu konzentrieren. Mhm. Also von Rapalje habe ich das bekommen, was ich von Rapalje erwartet habe. Harmony Glenn fand ich sehr cool. Die habe ich leider, kannte ich nur durch den ich weiß nicht, wie man seinen Vornamen ausspricht, der Sänger Swartz, Sjörd, irgendwie sowas, glaube ich, oder Sjörn, keine Ahnung, sowas in der Art. Liebe Grüße. deren Namen ich nicht weiß, dessen Namen ich nicht kenne. Was denn? Ja, alles gut. Alles gut? Ja. Ich verhaspel mich gerade. Happy Old McWeasel, da waren wir drauf. Genau. Ja. Grandiose Band aus, ich glaube, Tschechien. Aber, was machen die für Musik? Folk-Punk, würde ich sagen. Okay. Das ist die einzige, und ich wiederhole das, und das ist meine feste Überzeugung, die einzige Band, die ein Lied wie Drunken Sailor spielen kann, und ich kann es hören. Ah ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, also, dass man es nicht mehr hören kann. Aber eine coole Version daraus gemacht, muss ich sagen. Ach, die hat echt was Eigenes. Muss ich mal und Genau, und das Schöne ist, er ist halt Osteuropäer, ich meine Tscheche, und er hat so einen lustigen Akzent, er spricht das H nicht aus. Ah. Also er spricht es aus, aber halt anders als andere. So, I am here. Und das ist alles andere. Also ich als deutscher, nicht englisch gut sprechender Mensch, auch Deutsch nicht, wie man bei meinem Satzbau gerade gehört hat. Slowenien. Slowenien, danke schön. Ja, ich glaube, Slowenien stimmt. Ja, genau, hört diesen relativ perfekten englischsprachigen Sänger und dann dieses lustige. Das ist halt nützlich. Ja, aber das ist, ich wohne ja an der tschechischen Grenze, da, das ist ein Ding, ja. Ja, ja, ist witzig. Ja. Ach ja. So, 5 Minuten vor Schluss. Jetzt können wir ja mal zum Ende kommen. Ja. Theoretisch uns von Zuhörern verabschieden. Schön, dass ihr noch hört. Für den Fall, dass ihr gerade noch hört. Aber ihr hört ja gerade, sonst hörtet ihr das ja nicht, was ich gerade sage. Was gibt's zu sagen? Die CD ist draußen. Geht auf die Seite absolutemio.de und bestellt sie und schreibt uns, was ihr von den Aufnahmen haltet. Ja. Was wir können, wissen wir, aber dem Alex könnt ihr schreiben, wie großartig er seinen Job verrichtet hat, als er uns abmischte. Mhm. Was könnt ihr noch tun? Der Webshop wird jetzt weiter vergrößert. Wir kriegen einen Hanfmet in unser Sortiment. Zum Thema Hanf, wir haben auch Gewürzmühlen. Die werden noch ein bisschen ausgebastelt, aber dann, ich zeige sie mal in die Kamera, davon gibt es nachher Fotos auf der, wie heißt die Seite? Absolute Mio, glaube ich, Instagram-Seite, unser Absolute Podcast. Ja. Da werde ich gleich Fotos schicken, auch von einem sehr schlecht gelaunten Möbel, mit dem ich jeden Tag zusammenleben muss, zum Beispiel. ja, Absolute, ansonsten, Absolute, genau. Ja, Wortspiele sind wir nicht verlegen. ja, das, was gibt es denn sonst noch? Bleibt uns treu, hört uns weiter, besucht unsere Konzerte. Ja. Und schaut den Marktführer. Schaut genau. Den Marktführer, unterstützt unseren YouTube-Kanal. Wir brauchen jeden Like, jeden Subscriber und jeden Kommentar, den ihr uns geben könnt. Das wäre mega. Vielen Dank dafür. Es macht wirklich Spaß, es ist informativ. Ihr werdet was sehen, was ihr vorher noch nicht gesehen habt, hören, was ihr noch nicht gehört habt. Das können wir euch garantieren. Ja, nächste Woche geht's weiter mit Podcast, Mittwoch. Woohoo. Um dieselbe Zeit, habe ich mir sagen lassen. Von? 20. Von 20 Leuten hast du dir sagen lassen? Bis 21 Uhr. Ganz genau. Mega cool, dass ihr zuhört. Vielen Dank. Danke an alle, die uns unterstützen. Und ja, das war's von uns. Ja. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Achso, mit dem Thema. Warte, stopp. Ah, ja. Ja. Alex, cut. Du musst das Lächeln kurz aufhören. So. Nächste Woche wollen wir uns mit dem Cliffhanger von heute, der schlechten Laune, ein bisschen über Depression unterhalten. Kurt Krömer und Helf mir auf die Sprünge. Sträter. Thorsten Sträter, genau. Haben das ja dieses im letzten Jahr ein bisschen en vogue gemacht, sozusagen, über das Thema Depression sprechen zu dürfen. Und wir möchten uns damit genauso beschäftigen, unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wenn ihr möchtet. Euch sagen, warum Depressionen nichts mit schlechter Laune zu tun haben. Nur das ist richtig. Den Cliffhanger aufzulösen. Jedenfalls schreibt uns gerne eure Erfahrungen in die Kommentare, diskutiert mit uns. Auf der Facebook-Veranstaltung habt ihr da Platz. Und ich denke, wir können das auch irgendwie bei der Instagram-Seite installieren. Dass genau. Ihr uns da gerne schreibt, wenn ihr uns was zu sagen habt. Per Mail geht es auch, wenn es anonym sein möchte. Da könnt ihr auf der Webseite, findet ihr Kontakt zu uns. Seit wann ist eine Mail anonym? Ja, okay, man kann sich ja eine machen. Also als Kommentare halt. Also ja. Weißt du, anonymer als ein Kommentar. So habe ich jetzt gedacht. Genau. Jetzt war ich gerade selbst erschrocken, ob ich falsch gedacht habe. Aber nein! Nein! Ich dachte richtig. Okay. Ja. Habt eine wunderschöne Woche. Bis dann. Tschüss.